Morden am Computer, das soll bald nicht mehr möglich sein. Zumindest nicht legal. Wer Killerspiele verbreitet, herstellt oder auch nur selber spielt, muss mit bis zu einem Jahr Haft rechnen. Wieder dreht jemand durch und die Medien schüren Furcht. Zeit auf Wahlkampf zu gehen, da könnte ich dann durchdrehen. Der Grund liegt auf der Hand, genauso falsch wie gut bekannt. Spiel mal radikal und plötzlich bin ich illegal. Amok. Und ich spiel ein Killerspiel. Das ist Amok. Keine Ahnung, habt ihr viel? Das ist Amok. Und wer spielt, ist kriminell. Das ist Amok. Schuld verschiebt man so schön schnell. Zersägt oder vergewaltigt, hätte das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es gibt Untersuchungen, dass tatsächlich durch solche Spiele Helden, die für Emotionalität stehen, verkümmern. Jeder, der sich bewegt, wird sogleich umgelegt. Genau so muss es sein, das zeigt der Wolfenstein. Kreischt die Kettensäge schrill, wenn ich den Namen abtrennen will. Ein Menschenleben ist nichts wert, das hat mir GTA gelehrt. Die Frauen meiden mich, finden mich so lächerlich. Erst das Töten bringt mir Ruhm, genauso wie bei Doom. Weil ich keine Freunde hab, knall ich alle Leute ab. Das ist ein guter Zeitvertreib, das lernte ich bei Counter-Strike. Amok. Und ich spiel ein Killerspiel. Das ist Amok. Keine Ahnung, habt ihr viel? Das ist Amok. Und wer spielt, ist kriminell. Das ist Amok. Schuld verschiebt man so schön schnell. Das Blutrausch tötet einen Schülerlehrer. Schüler wie im Computerspiel. Es geht immer ums Töten. Je brutaler, je realistischer, desto besser. Erinnern Sie sich noch an den Jungen, der in seine Schule marschierte und unter Lehrern und Schülern ein Massaker anrichtete? Er sollte dann brutal.